ist unsere Landeskorrespondentin für Sachsen und war gestern in Heidenau. Was für eine Stimmung haben Sie beobachtet? Ja, also ich war gestern bis ungefähr 23 Uhr in Heidenau vor Ort. Die Situation war anfänglich erstmal angespannt, aber ruhig. Es gab zwei Demonstrationen, die sich gegenüberstanden, durch die Bundesstraße getrennt und halt in unmittelbarer Nähe dieses ehemaligen Praktikermarktes, wo die Asylbewerber untergebracht worden sind. Aber kurz vor 23 Uhr ist dann innerhalb von Sekunden die Stimmung gekippt. Es gab mehrere Böllerwürfe, Feuerwerk, was auf der Straße explodiert ist, was von Seiten der rechten Demonstranten dann geflogen kam, also geflogen auf die Straße Richtung Polizei, aber auch Richtung Gegendemo. Das heißt, es war halt innerhalb von wenigen Momenten vollkommen unübersichtlich. Der Verkehr auf dieser Durchgangsstraße ist zum Erliegen gekommen. Die Autos haben da mitten auf der Straße gewendet, sind einfach in die andere Richtung weitergefahren. Die Polizei ist ja durch die Gegend gelaufen. Die Gegendemonstranten haben versucht, sich zu schützen. Und ja, einige Heidenauer Passanten, die wohl dann eher dem rechten Lager zuzuordnen waren, haben sich das dann halt angesehen, so am Rand. Ich habe mich dann nach den ersten Momenten zurückgezogen, weil ich mich auch für die Arbeit dort nicht mehr sicher gefühlt habe, weil es halt einfach so unübersichtlich war. Was auch eine andere Entwicklung war, meiner Ansicht nach, zum Beispiel zu dem, was man bei Pegida oder auch in Freital gesehen hat, wo es ja auch schon einige Demos in letzter Zeit gab. Aber dort gab es nicht dieses Gewaltpotenzial und dort gab es auch so ein bisschen Klarheit über die Fronten. Und das war gestern in Heidenau einfach nicht klar, wo man sich als Journalist dann sicher aufhalten kann. Und das hat sich dann eigentlich auch auf dem Rückweg von dem Demonstrationsgeschehen zum Auto dann fortgesetzt. Man hat halt immer wieder, ja, junge Männer zu Fuß auf dem Fahrrad mit Bierflaschen dann halt gesehen, die einen ja sehr feindselig angeschaut haben. Das war also keine wirklich gute Situation. Reden wir über Reaktionen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die Krawalle von Rechtsradikalen in Heidenau klar verurteilt, ebenso klar auch Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz. Und wir haben andere Stimmen gerade in den Nachrichten gehört, aber eine fehlt. Was sagt eigentlich der Ministerpräsident Stanislav Tillich zu den Vorgängen in seinem Land? Also um es jetzt erstmal festzustellen, also wir haben noch einen Ministerpräsidenten, Stanislav Tillich ist noch im Amt, also Sie haben da jetzt nichts verpasst, keine Sorge, er hat halt nur noch nichts dazu gesagt. Es gab aus der CDU jetzt mehrere Wortmeldungen, der zuständige Innenminister Markus Ulbich hat sich gestern Nachmittag gegenüber dem MDR geäußert und das ist das, was er gesagt hat. Ich halte es für unanständig, wenn eine solche Demonstration in unmittelbarer Nähe einer solchen Einrichtung stattfindet. Denn was können die Menschen dafür, die an diese Stelle gebracht werden? Ulbich hat sich dann heute Morgen allerdings noch mal zu Wort gemeldet, also nach der zweiten Krawallnacht, und hat einen sogenannten Kontrollbereich in Heidenau angekündigt. Also dort können dann Personen ohne Anlass kontrolliert werden. Man will also mögliche Gewalttäter schneller identifizieren können. Ausgangspunkt der Ereignisse am Freitag war eine Demonstration, die die NPD organisiert hatte. Und es ist zu vermuten, dass sie auch gestern wieder beteiligt war. Ist die Partei, die in Sachsen ja aus dem Landtag geflogen ist, gewählt wurde, aus dem Landtag wieder handlungsfähig? Ja, also sie hat diese Demonstration angemeldet. Sie hat sich jetzt nochmal distanziert von der Gewalt in der Pressemitteilung und hat gesagt, dass ja ihre Demo ja schon längst vorbei gewesen wäre, als es so eskaliert ist. Aber der Einfluss ist trotzdem spürbar. Und wenn man sich das halt anschaut, nochmal nach den Wahlergebnissen, das haben Sie angesprochen, die NPD ist zwar aus dem Landtag raus, aber in dieser Region gibt es eine Sympathie für die Rechtsextremen. Der Wahlkreis, in dem Heidenau liegt, da haben bei der Landtagswahl 2014 8,7% der Wahlberechtigten die NPD gewählt. Das ist das dritthöchste Ergebnis in Sachsen. Es gibt in Heidenau seit April wohl wieder eine Ortsgruppe der NPD. Und wenn man auch ein bisschen in die Vergangenheit guckt, dann auch dort in die Region, da gab es solche Strukturen wie die Skinhead Sächsische Schweiz, die zwar mittlerweile verboten sind, die Strukturen sind nicht mehr da, aber die Leute sind ja nicht weg. Vielen Dank, das war live aus Dresden unsere Sachsen-Korrespondentin Nadine Lindner.